mit Lachs auf ein. Amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Hier noch niemand in lustiger Nacht solchen Reeperbahn-Bummel gemacht. Ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli bei Nacht. Ein armer Fischer bin ich wahr, verdient mein Geld, steht in Gefahr. Doch wenn mein Fliegen am Ufer ruht, dann geht das Fischen noch einmal so gut. Auf dich mit Fürsten und Grafen, tauschen ihr junge Damen.